Zur Begrüßung der Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un veröffentlichten jüngst die All-Indisch-Koreanische Freundschaftsgesellschaft und die Nigeria-Korea-Freundschaftsgesellschaft jeweils eine Erklärung. Und der Vorsitzende des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der Vorsitzende der Slowenien-Korea-Freundschaftsgesellschaft und der Chef der Forschungsgruppe für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus in Herumo von Italien jeweils eine Stellungnahme. Sie hoben hervor, dass die Neujahrsansprache von Kim Jong-un dem koreanischen Volk neue Siegeszuversicht gebe. Die fortschrittlichen Menschen der Welt seien fest davon überzeugt, dass die Bürger der DVRK im Jahr 2017 neue größere Erfolge beim Aufbau des starken sozialistischen Staates erzielen würden.